Raskolnikow sprang vom Divan auf, blieb einige Sekunden stehen und setzte sich wieder, ohne ein Wort zu sagen. Kleine Zuckungen liefen über sein ganzes Gesicht. »Ihre Lippe bebt wieder wie damals«, flüsterte Porfirij Petrowitsch. »Sie haben mich, Rodion Romanowitsch, nicht richtig verstanden«, fuhr er nach einigem Schweigen fort. »Darum sind Sie auch so überrascht. Ich bin gerade deshalb hergekommen, um Ihnen alles zu sagen und die Sache offen mit Ihnen zu besprechen.« »Ich war es nicht«, stammelte Raskolnikow wie ein verschrecktes Kind, wenn es auf frischer Tat ertappt wird. »Doch, Sie haben es getan, Rodion Romanowitsch. Sie und kein anderer«, flüsterte Porfirij streng und überzeugt. Sie verstummten beide, und das Schweigen dauerte sogar merkwürdig lange, wohl an die 10 Minuten. Raskolnikow hatte sich auf den Tisch gestützt und fuhr sich schweigend mit den Fingern durch die Haare. Porfirij Petrowitsch saß da und wartete. Plötzlich blickte Raskolnikow Porfirij verächtlich an. »Sie kommen wieder mit Ihrer alten Taktik, Porfirij Petrowitsch. Immer wieder die alten Methoden. Wird Ihnen das nicht langweilig?« »Ach, lassen Sie das doch. Wozu brauche ich jetzt noch Taktik und Methode? Etwas anderes wäre es, wenn Zeugen zugegen wären. Wir aber flüstern hier doch unter 4 Augen. Sie sehen ja selbst, ich bin nicht dazu hergekommen, um Sie zu hetzen und zu fangen wie ein flüchtiges Wild. Ob Sie es gestehen oder nicht, in diesem Augenblick ist mir das einerlei. In meinem Innern bin ich auch ohne Ihr Dazutun überzeugt.« »Wenn es so ist, warum sind Sie denn hergekommen?« fragte Raskolnikow gereizt. »Ich wiederhole meine Frage von damals. Wenn Sie mich für den Schuldigen halten, warum sperren Sie mich dann nicht ins Gefängnis?« »Das ist eine gute Frage. Ich will sie Ihnen Punkt für Punkt beantworten. Erstens, Sie so einfach einzusperren, wäre für mich nicht vorteilhaft.« »Wieso nicht vorteilhaft? Wenn Sie von meiner Schuld überzeugt sind, so müssen Sie doch...« »Ach, was hat es denn zu sagen, dass ich überzeugt bin? Das ist doch vorläufig nur so eine Idee von mir, eine Einbildung. Ja, und warum soll ich Sie dort zur Ruhe setzen? Sie wissen das selbst am besten, weil Sie darum bitten. Wenn ich Sie zum Beispiel jenem Kleinbürger gegenüberstelle, um Sie zu überführen, so könnten Sie zu ihm sagen, du bist wohl betrunken. Wer hat dich denn mit mir zusammen gesehen? Ich habe dich einfach für betrunken gehalten und du warst es auch. Was könnte ich Ihnen darauf erwidern? Zumal Ihre Aussage stichhaltiger ist als seine, denn in seiner Aussage steckt nichts als Psychologie und wie passt das denn zu seiner Visage? Sie aber treffen den Kernpunkt, denn der Kerl ist tatsächlich ein Säufer und ist sogar bekannt dafür.